Ich glaube, sie singt verteil das schmutzige Geld auf meinem Körper. Da wollen wir da nicht weiter drauf eingehen. Erstmal konzentrieren uns heute auf den Fritz-Geburtstag. Die ganze Woche haben wir mit euch gefeiert, ey. Sonntag Antilopen-Gang. Dann haben wir alle Farben im Watergate erlebt. Kasper gestern im Waschhaus in Potsdam. Und heute ab 18.30 Uhr in einer Stunde und 19 Minuten geht es hier los in der Columbia-Halle. Und dann bis Mitternacht durch. Live-Programm für euch. Alles auch im Radio. Fette Aftershow-Party noch hinterher. Und ihr kommt auf diese Aftershow-Party, wenn ihr auf der Gästeliste steht. Und dafür gibt es jetzt noch die allerletzte Möglichkeit. Ruft jetzt an. Die Telefonnummer bei Fritz ist 0331 70 97 110. Ich wiederhole, es ist die allerletzte Möglichkeit. 0331 70 97 110. Wer möchte heute Abend hier mit uns zusammen feiern in der Columbia-Halle, im Columbia-Theater, unter anderem Sido gegen 22:40 Uhr, dann hier auf der Bühne und auch live im Radio. Camila Cabello, Never Be The Same auf Fritz. Es ist 17 Uhr und 12 Minuten.